Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 7, Jena, 16. März 1798. Ich glaubte, von Posttag zu Posttag dir etwas von Wallenstein schicken zu können, aber obgleich ein tüchtiger Vorrat beisammen ist, so sind noch einige Lücken, welche auszufüllen ich bis jetzt noch keine rechte Stimmung habe finden können, und ließ ich sie, so würden sie dich doch stören, obgleich sie keinen wesentlichen Teil der Handlung betreffen. Aller Unterbrechungen ungeachtet, welche mir öftere Kränklichkeit in diesem Winter gemacht hat und neuerdings seit 8 Tagen wieder machte, bin ich doch ziemlich vorwärts gerückt und hoffe, am Ende des Junius fertig sein zu können. Es macht mir wirklich eine Epoche, dir den Wallenstein vorzulegen. Deine und meine Forderungen an ein Kunstwerk sind seit diesen 11 Jahren, da ich das letzte Drama gemacht, gestiegen und Gott gebe, dass meine Kräfte zugleich gestiegen sein mögen. Deine Kritik des Almanachs ist mir immer ein rechter Schmaus und hält mich auf der guten Bahn. Mache ja fort. Ich werde die Blätter Goethe, den ich nächste Woche endlich erwarte, zusammen vorlegen und mich mit ihm über die Einstimmigkeit deines Urteils mit dem unsrigen freuen. Ich habe vor etwa 14 Tagen endlich das Bürgerdiplom von Paris erhalten, das schon vor 5 Jahren von Roland ausgefertigt worden und bis jetzt in Straßburg gelegen hat. Es ist ganz aus dem Reich der Toten an mich gelangt, denn das Loire haben Danton und Clavier unterschrieben und den Brief an mich Roland. Die Besorgung ging durch Custine auf seinem deutschen Feldzuge und diese alle sind nicht mehr. Zu dieser Ehrenbezeigung ist kürzlich noch eine andere gekommen, die mir ebenso wenig hilft. Unsere Höfe haben mir aus eigener Bewegung die Würde eines Professor Ordinarius Honarius zugeteilt. Ich gewinne zwar nichts dabei, nicht einmal einen Anspruch auf eine künftig einmal vakante Besoldung. Indessen hat es mich doch gefreut, dass man mir, ohne den geringsten Vorteil von mir zu haben, oder zu hoffen, da ich schon viele Jahre lang nicht mehr lese, diese Aufmerksamkeit bewiesen hat. Die Horen hören auf. Es ist mir völlig unmöglich, mich dafür zu interessieren, und Cotta hat auch bei dem starken Honorar eher Schaden als Gewinn. Doch war er bereit, sie fortzusetzen. Es